Deutschlandradio Kultur. Studio 9. Interview. Was beim Fernsehen noch nicht geht, das ermöglicht das Internet. Sie können nervige Werbung einfach ausblenden. Dazu muss man in seinem Browser ein entsprechendes Programm einbauen, einen Werbeblockierer, Englisch Adblocker. Und einer der bekanntesten ist Adblock Plus, den haben etwa 20 Millionen Nutzer installiert. Jetzt ist aber herausgekommen, dass Adblock Plus selbst Werbung verkauft. Und das offenbar mit zweifelhaften Methoden. Mein Kollege Philipp Banse hat das für uns recherchiert. Was genau wird Adblock Plus vorgeworfen? Also Adblock Plus wird seit längerem eigentlich schon vorgeworfen, Wegelagerei im Internet zu betreiben. Sprich, wer sich einen Adblocker von Adblock Plus installiert, dem wird ja in aller Regel die Werbung rausgefiltert und nicht angezeigt auf Webseiten. Es sei denn, die werbetreibenden Unternehmen, sagen wir mal, zahlen etwas dafür. Google, Amazon zum Beispiel machen das. Die zahlen Adblock Plus sehr viel Geld dafür, dass ihre Werbeanzeigen trotz installiertem Adblock Plus Werbeblocker angezeigt werden. Und Adblock Plus sagt, wir lassen nur nicht nervende Werbung durch. Das heißt, auch Google und Amazon, die müssen halt nicht nervende Werbung ausliefern. In der Regel sind das einfach Anzeigen mit Text. Aber damit die ausgeliefert werden, zahlen sie eben auch Geld. Also Adblock Plus ist halt überall präsent, mehr oder weniger. 20% der deutschen Nutzer haben einen Adblocker installiert, nicht alle Adblock Plus, aber es ist schon sehr weit verbreitet. Und Adblock Plus sagt halt, wenn ihr an unsere Kunden sozusagen ran wollt, dann müsst ihr uns was zahlen. Und nervige Werbung, was das nun ist und was nicht, das entscheidet Adblock Plus? Genau, das haben die entschieden, die haben das definiert, also Werbung, die erstmal den kompletten Text verdeckt, Werbung, die groß animiert ist und rumzappelt, Werbung, die sofort mit Ton irgendwie losläuft, Werbung, die man schlecht wegmachen kann, solche Sachen. Aber der Vorwurf ist ja, dass sie jetzt selber noch zusätzlich ein Geschäft damit machen, dass sie Werbung verkaufen. Also nicht nur, dass sie sagen, wir lassen bestimmte durch, aber wir verkaufen noch Werbung. Das bestreitet Adblock Plus, dass sie das tun, was sie jetzt sagen ist oder was sie jetzt gemacht haben, was sie angekündigt haben und sozusagen in die Testphase geschickt haben, ist ein Programm, mit dem sie versuchen, diese akzeptable Werbung auf mehr Seiten unterzubringen. Das heißt, Seitenbetreiber, Spiegel.de, aber auch mein Blog oder so, die akzeptable Werbung ausliefern wollen, sprich auch an Leute ausliefern wollen, die Adblock Plus installiert haben, für die war das bisher relativ kompliziert, solche Werbung auf ihren Seiten zu installieren. Und was Adblock Plus jetzt machen will, ist sagen, wir wollen das einfacher machen. Wir wollen sozusagen mehr Werbetreibenden ermöglichen, auf Seiten zu erscheinen und uns sozusagen auch Geld dafür zu bezahlen. Denn für jede Werbung, die zusätzlich ausgeliefert wird, trotz installiertem Adblock Plus, kassiert Adblock Plus einen Teil der Einnahmen. Also sie wollen sozusagen die Anzahl der Anzeigen vergrößern, die trotz Adblock Plus ausgeliefert werden und damit natürlich auch mehr Geld verdienen. Und dafür haben sie jetzt so ein System installiert, was das ermöglichen soll. Und heißt das dann für uns normale Internetnutzer, die jetzt keine eigene Seite betreiben, wir werden einfach in Zukunft, wenn wir Adblock Plus installiert haben, trotzdem mit mehr Werbung konfrontiert? Man kann, also das Programm nennt sich Acceptable Ads, also akzeptable Werbung. Man kann das in den Einstellungen von Adblock Plus ausschalten, also sagen, nein, ich will nicht mal akzeptable Werbung ausgeliefert bekommen. Dann bekommt man gar keine Werbung angezeigt. Wenn man das nicht deaktiviert, wird man in Zukunft trotz installiertem Adblock Plus mehr Werbung angezeigt bekommen. Was empfehlen Sie? Nur das deaktivieren oder würden Sie sagen, schmeißt Adblock Plus runter, installiert eine andere Blocker-Software? Also es gibt andere Adblock-Software, die nicht dieses Modell der Wegelagerei betreibt. Die haben andere Nachteile. Das ist halt ein sehr umstrittenes Modell. Einerseits kann man es als Wegelagerei bezeichnen. Wir installieren das und lassen nur Leute durch, die uns zahlen. Andererseits ist es aber auch so, dass Werbung ja nicht nur nervt, sondern über Werbung auch Viren und Schadsoftware ausgeliefert werden, dass uns Werbung trackt und genaue Profile über uns anlegt und auch riskant ist in ganz vielem Maße, sodass es wirklich valide Argumente gegen diese Art der Werbung gibt. Was ich sagen würde, ist, man muss einen Adblocker installieren, leider, wenn man wirklich seinen Computer absichern will. Man muss aber auch zu den Verlagen und zu den Webseiten hingehen, die man regelmäßig liest und sagt, Leute, sorgt dafür, dass nicht irgendwer auf euren Webseiten Werbung ausliefern kann, sondern sorgt dafür, dass ihr selber von euren Servern Werbung ausliefert und kontrollieren könnt, dass die auch wirklich virenfrei ist. Denn im Moment ist das Prinzip ja so, wenn ich also spiegel.de, die vermieten Werbeplatz auf ihrer Webseite und haben keine Kontrolle mehr darüber, was da angezeigt wird. Das ist so, als würde ich in meinem Garten eine Werbetafel aufstellen und dafür Geld kassieren, aber hätte überhaupt keinen Einfluss, was auf dieser Werbetafel angezeigt wird. Und man muss den Leuten sagen, Leute, wenn ihr solche Werbetafeln in eurem Garten auf eurer Webseite anzeigt, ihr müsst kontrollieren, welche Werbung darüber ausgeliefert wird. Die ist dann sicher, die ist virenfrei und dann fangen wir auch darüber an nachzudenken, keinen Werbelocker mehr zu installieren.